ein Himmel flatternd, Wind bläst, meine Nase friert, unter rausgefrorene Knochen nach. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sie schafft die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Prompt wird das Mädchen schwer ums Herz, ich noch und fern.